Es geht um die Ideale und die Wirklichkeit. Oder wie man erwachsen wird in unserer Gesellschaft und für sie. Franziska ist auf der Suche nach dem Sinn ihres Berufes. Sie ist ein Mensch, der hohe Ansprüche stellt. An sich und andere. Ich gebe ihr das Recht, sogar den Auftrag, ihre Energie für die Höherentwicklung ihres Arbeitsgebietes einzusetzen. Wenn sie aber die Leistungen ihrer Umgebung an abstrakten Forderungen misst und dadurch unterschätzt, so ist das ebenso unreal wie unreif. In den Entwurf eines Hauses geht viel von der Persönlichkeit des Erbauers ein. Er trägt eine persönliche Verantwortung. Einzelner und Gesellschaft. Gegenwart und Zukunft stoßen in diesem Tätigkeitsbereich zusammen. Um Häuser und Straßen bauen zu können, in denen die Menschen auf eine gute und kluge Weise zusammen zu leben vermögen, muss man die Menschen kennen und ihnen zugetan sein. Es geht ums Leben lernen. Brigitte Reimann, 1972. Franziska Linkerhand, Architektin. Oder Szenen aus einem Frauenleben. Hörspiel in zwei Teilen von Hans Bräunlich nach dem Roman von Brigitte Reimann. Erster Teil: Ankunft in Neustadt. Wilhelm, Bruder, ich bin so sehr allein. Unser Wiedersehen hier in Neustadt war zu schnell vorbei. Zu vieles blieb ungesagt. Jetzt regnet es, Wilhelm, seit du weg bist. Seit ich dich auf den Bahnhof brachte. Ein dünner, stetiger Herbstregen, der die roten Blätter entfärbt, der jedermann misslaunig stimmt. Wo bist du jetzt? Was treibst du gerade? Jagst du in Dubna wieder mal deine Atome im Kreis herum? Lach nicht, Brüderchen. Aber ich stelle sie mir immer wie Kaulquappen vor, mit kleinen Schwänzen. Was ist mit uns geschehen? Mit mir? Mit dir? Ich bin kein großer Wissenschaftler geworden, sagtest du noch, bevor du abfuhrst. Ich habe keine umwälzenden Entdeckungen gemacht und es wird niemals einen Linkerhand-Effekt geben. Ich bin nur ein guter Mann in einem guten Team geworden. Die ganze Zeit während deines Besuches hattest du nicht von dir gesprochen, nie in der Ich-Form, immer nur von uns, wir, unsere Anlage, unsere Forschung. Dabei sehe ich dich noch wie vor Jahren. Höre dich reden, in deinem mönchischen Zimmer. Ich sehe deine Freunde, diese jungen Genies, die neuen Einsteins und Überplancks, und ich sehe dich unter ihnen. Dich, den größten von allen, jedenfalls in meinen Augen. Das Vaterland des Physikers ist die Welt. Ich kenne keine Klassen mehr, nur drei Kategorien von Menschen. Solche, die Quantenmechanik verstehen, solche, die dazu imstande wären, und die übrigen. Nicht Überzeugungen werden prämiert. Bevölkert eure Welt nicht mit Illusionen, auch nicht mit politischen. Abends in den Spiegel gucken zu können, ohne sich dabei selbst ins Gesicht spucken zu wollen. Das ist es. Nur das. Du warst so weit weg damals, Wilhelm. Auch von mir. Heute ist das anders. Heute könnte ich über alles mit dir reden. Über Neustadt, über Ben. Ich habe mich inzwischen selbst kennengelernt. Ich habe zu ergründen versucht, wie ich geworden bin. Alles begann mit meinem kindlichen Schmerz, mit dem 14-jährigen Erschrecken über den roten Fleck auf weißem Laken. Ich wollte noch keine Frau sein. doch ich schrie vergeblich dagegen an. Wer kann schon die Gesetze der Natur für sich aufheben? Ich beweinte einen Verlust, dem ich erst heute einen Namen geben kann. Kindheit. Ich war hinausgestoßen worden in den Raum Welt. Gegen die Krankheit konnte mir kein Arzt helfen. Na, na, na, na, komm. Ein Malheur, das du mit allen Frauen teilst. Gut, auch mit ziemlich viel Affenweibchen. Aber werd deswegen doch nicht gleich hysterisch. Noch ist's ja nicht so weit, dass du in einem Kreissaal brüllen musst vor Schmerz. Sprich einfach mal mit deiner Mutter darüber. Ansonsten, katzendürr bist du zwar, doch hast ein Herz. Das reicht für einen Sieg im Marathonlauf. Wo ist deine Schulter, Wilhelm? Wo sind deine Freunde von damals? Ich habe euch so bewundert. Meine Klassenkameraden waren ja noch junge Gockel, ihr dagegen schon Männer. Ihr hattet, als ihr euer Abitur machtet, das letzte Aufgebot überlebt. Zusammenbruch und Gefangenschaft. Ihr hattet die schlotternden Uniformen abgelegt, die zu großen Stahlhelme, und wart zurückgekehrt in die inzwischen zu eng gewordenen Schulbänke. Meine erste Liebe war einer von euch. Django, der Zauberer, Zigeuner, Benjamin. Später exmatrikuliert wegen seiner Liebe zum Jatz. Und ihr, seine Freunde, habt es geschehen lassen. Was kann ich dafür, wenn für bestimmte Leute der Jazz-Trompeter Charlie Parker ein Agent des Weltimperialismus ist? Nein, ich kann Django nicht helfen. Oder soll ich an seiner Stelle den Scheiterhaufen besteigen? Mit ihm zusammen? Außerdem bittet er selber um seine Exmatrikulation. Ist auch für seine Kaderakte von Vorteil. Und für dich ein Glück, was? Du Feigling. Ach was, zur Bewährung reist er ein Jahr in der Landwirtschaft ab, dann kann er weiter studieren. Als ich Django später wieder traf, Jahre danach, da stand einer vor mir in der soliden Allerweltseleganz einer mittleren Gehaltsstufe. Django so ähnlich wie eine Planzeichnung, einem Entwurf. Entwürfe sind immer schöner und mutiger. Der Augenblick, wenn du mit dem Stift die erste Linie ziehst, zart, grauschwarz, wie angelaufenes Silber. Das ist aufregend wie der erste Kuss eines Mannes, der vielleicht einmal dein Geliebter sein wird. Das schwebt noch zwischen Zufall und Probe und allen großen Möglichkeiten. Und du zitterst vor Neugier. Musik, Franziska? Jatz? Natürlich aufgegeben. Dein Django ist braver Physiklehrer geworden. Was willst du? Wir verändern uns eben alle. Ich werde immer gierig bleiben auf dieses verrückte Leben, in dem alles möglich ist. Du bereust nichts. Nichts, was du je getan oder unterlassen hast? Nichts. Ich beneide dich, Mädchen. Warum hast auch du es zugelassen, Wilhelm, dass einer wie Django sich so verändert? Ich habe dich damals, als er geäxt wurde, dafür gehasst. Mit 17 ist man ein strenger Richter. Heute verstehe ich dich. Übergelaufen aus Bürgerwelt und Nazizeit in die beste aller Welten, durfte die nicht unvollkommen sein. Nein, nur an uns war zu zweifeln. Ja, wir mussten an uns zweifeln, wollten wir es nicht an der neuen Gesellschaft. Der alten Welt abtrünnig geworden, nahm uns aber die neue nur mit Vorbehalt auf. Wir waren auf allen Fragebögen Sonstige. Es gab drei Rubriken, A, B, S, Arbeiter, Bauern, Sonstige. Wir galten immer noch als Bürgerliche, obwohl wir nicht nur zweifelhafte Lebensumstände, sondern auch einstige Ideale und Haltungen aufgegeben hatten. Ich wurde, um mich zu behaupten, wie besessen radikal. Verliebte ich mich auch deshalb in einen Arbeiter? Gegen alle Warnungen? Auch gegen deine, Wilhelm? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, Wolfgang sah aus wie Jean-Marie mit 20. Ich habe auch drei Schwestern. Aber keine mit so einem Gesicht zum Rumzeigen. Wir können ja mal ins Kino gehen, wenn Sie sich mit einem einfachen Arbeiter über die Straße trauen. Wolfgang Ex. Sinnbild männlicher Schönheit. Kräftiger Geruch nach Sonne und Schweiß. Das Gesicht des jungen David unterm bekränzten Hirtenhut. Eine gerade Linie von Stirn und Nasenrücken. Ein Mund mit üppigen Lippen. Augen von einem Grün. Die grünsten Augen, die ich je gesehen habe. Von seiner Mr. Universum-Figur nicht zu reden. Klassisch. Eine Statue. Erst später habe ich begriffen, wir waren da schon verheiratet. Wolfgang wäre vollkommen gewesen, hätte Gott ihn mit Stummheit geschlagen. Allerdings, als wir uns das erste Mal trafen, machte er nicht mal eine gute Figur. Im zu engen Anzug, mit Schlips, wirkte er unnatürlich unglücklich. Ich dachte sofort eitel, er verleugnet sich, meinetwegen. Unbewusst hatte er das Geschickteste getan. Ich war gerührt und kapitulierte. Unsere Liebesgeschichte nach Programm konnte beginnen. Die Dutzendgeschichte von Paolo und Francesca, von Hans und Grete, Jack und Peggy. Das ständige Beschwören der ewigen Liebe, die großen gemeinsamen Entdeckungen, dass das Gras grün, der Himmel blau ist und die Sterne hoch sind. Die versteckten Küsse in Toureinfahrten und die Umarmungen in der kurzen Dunkelheit zwischen zwei Laternen. Nein, Wilhelm, da konntest du Warnsignale geben, so viel du wolltest. Sei doch nicht so entsetzlich naiv, Schwesterchen. Männer wollen alle nur dasselbe. Bett oder nicht Bett, das ist allein die Frage. Auch wenn sie von deiner Seele sprechen. Und fall mir bloß nicht herein auf den Quatsch vom letzten und höchsten Beweis der Liebe. Wir heiraten uns sowieso. Was? Wolfgang ist 19. Der will erst ein Mann werden. Zur Ehe gehört mehr als 4 nackte Beine im Bett, Kind. In 3 Jahren prügelt er dich. Hätte ich das Leben, wie es mir damals erträumte, malen sollen, Wilhelm, so würde ich wohl ein Pferd gezeichnet haben in rasendem Galopp, frei, wild, ohne Zaumzeug, die Mähne im Wind und Hufe, die nicht den Boden berühren. Dass aber mein illusionäres Lebensbild so schnell und wirksam korrigiert werden würde, damit hattest selbst du nicht gerechnet, Bruder. Wolfgang begann erst mäßig zu trinken. Ein paar Helle, ein paar Schnäpse, weil er das brauche nach einem Tag Arbeit zwischen Benzin und Schmierfetten. Bald vertrank er seinen ganzen Lohn. Er machte nicht einmal von meinem Stipendium Halt. Und ich musste mich am Tor seines Betriebes herumdrücken an Lohntagen, um ihm das Geld abzulisten. Ich begann mich vor ihm zu ekeln. Hab dich nicht so. Bist meine Frau. Zickst doch bei deinem Professor auch nicht so rum. Lass mich los. Du hast wieder getrunken. Ja, Frau Architektin. Hab ich. Was soll ich zu Hause? Bist ja kaum da. Ich arbeite nun mal nicht am Band, das weißt du. Bitte, Wolfgang, hör auf zu trinken. Versprich es mir. Ich hab dir Bücher hingelegt. Lies, wenn ich mal länger zu arbeiten habe. Du hast noch nie eins der Bücher gelesen, die ich dir rausgesucht habe. Versuch's doch wenigstens mal. Ich schlaf ein nach paar Seiten. Hab nicht den Kopf für sowas. Bin nun mal nur Arbeiter. Und das wusstest du, als du zu mir ins Bett gekrochen bist. Die Art proletarischer Urwüchsigkeit kann ich nicht mehr hören. Arm, aber ehrlich. Teppiche sind bürgerlich. Schlipse, gute Manieren. Bildung wird erworben, nicht ererbt. Warst aber trotzdem mal froh, mich gekriegt zu haben. Ganz richtig. Ich war. Ich lass mich scheiden. Ja. Trink auch einen Schluck. Hör auf zu saufen! Komm, gehen wir ins Nest. Fass mich nicht an, du! Nie mehr! Manchmal träume ich von jener schlimmen Zeit. Wolfgang war eifersüchtig auf meine Studienfreunde. Auf Professor Reger, bei dem ich nach dem Architekturstudium zu arbeiten begann. Er war hilflos gegenüber der Art Leben, das ich führte. Er war voller Minderwertigkeitsgefühle. Daher seine Mutproben irrwitzigster Art. Daher trank er. Das glaube ich wenigstens. Und manchmal schlug er mich wohl auch deswegen. Ach, Wilhelm, du studiertest damals längst in Moskau. Ich hatte niemanden mehr. Ich war allein, ohne Hilfe. Vater hat mich auch nicht verstanden. Er verschloss sich ja von jeher unseren Sorgen. Er lebte in einer anderen Welt. In seinem Zauberberg spielte er 19. Jahrhundert. Schon Zola war ihm zu modern. Hemingway widerte ihn geradezu an. Und die Architektur war spätestens mit Schinkel für ihn gestorben. Er hatte mit unserem Leben nichts zu tun. Sein Verlag war enteignet. Es war nur folgerichtig, dass er unser Land verließ, in dem ihm alles Neue fremd war, in das er letztlich nicht einmal Hoffnung investiert hatte. Ich kann nicht anders, Franziska. Ich gehe nach Bamberg. Etwa nochmal einen Verlag aufmachen? Der Zug ist raus, Vater. Du bist vernichtend in deinem Urteil. Könnte ich noch einmal meine deutschen Bauten verlegen, ich hätte schon eine Chance. Doch es fehlen ja die Kupferplatten. Sie sind dahin. Für immer. Unersetzbar. Einfach eingeschmolzen hat man sie damals. Damals? Das war vor über 15 Jahren. Die Industrie hier brauchte Kupfer. Und das weißt du. Nein, das war symptomatisch für einen Staat, dessen lauter Dichter nicht anständige Gesetze formulieren können und dessen Zeitungen einer Verwilderung der Sprache verfallen sind, die ihre Lektüre so unzumutbar macht. Nur deshalb willst du weg? Nur deshalb immer deine wütenden Angriffe? Und unsere endlosen Gespräche? Alle sinnlos gewesen. Du und dein Bruder Wilhelm, ihr habt euch anders entschieden. Gut, ich respektiere das. Und ich verhehle auch weiterhin eine gewisse Sympathie mit den großen Ideen dieses Staates nicht. Mit den Gedanken von Fraternität und befreiter Menschlichkeit. Aber ich habe lange bedacht, was meine Schultern tragen können und welche Last sie verweigern. Nimm ein letztes Geschenk an Franziska. Bitte. Du weißt es zu schätzen. Und du machtest mir eine große Freude. Es war die Kottasche Ausgabe von Goethes Gesamtwerk. Ihm selbst noch zu Gesicht gekommen, wie Vater sagte. Ich wusste, wie viel sie ihm bedeutet hat. Früher hätte er sich eher von einem Arm als von ihr getrennt. Wochen später ein weiterer Abschied, aber ganz anders, hässlicher, böser. Und doch auch er tat weh, wie es immer weh tut, einen Menschen zu verlieren, in den man einen Traum investiert hat. Der Traum, dass die Bürgerliche durch Liebe und Ehe zur Arbeiterklasse findet, war am Leben zerbrochen. Ich hatte aus unserem bürgerlichen Milieu herauskommen wollen, Wilhelm, hatte durch die Ehe mit Wolfgang versucht, meine bürgerliche Herkunft zu verleugnen. Doch wodurch unterscheide ich mich dann von Wolfgang? Er sah seine Herkunft auch immer als Handicap. Unser letztes Zusammentreffen nach der Scheidung. Ich spüre heute noch seine Hände um meinen Hals. Ob er mich umbringen wollte, einen Augenblick lang, nur weil ich mit ihm nicht mehr leben konnte? Warum? Aus Verzweiflung? Liebe? Rache für meinen Hochmut? Für erlittene Demütigung? Ich bin auch gedemütigt worden in dieser Ehe. Liebe schien mir ein Gefühl zu sein, das nur noch in einer Entfernung von ein paar hundert Lichtjahren existiert. Deshalb meine Affäre mit Jakob, den hinkenden Maler, meine Flucht zu diesem Bürgerschreck und seinen hässlichen Bildern. Ach, mein Gott, Affäre, Wilhelm. Was für ein vieldeutiges Wort für die Suche nach einem Augenblick menschlicher Wärme. Woran denkst du? War es schön? An nichts. Ja. Schläfst du aus Mitleid mit mir? Und wenn es nur aus Mitleid mit mir ist? Spiel nicht falsch, mon amour. Wer hat dich bloß so zugerichtet? Man muss Dauer wagen. Hörst du? Immer. Wagen ist der Dauer. Klingt gut. Sieh mich nicht so an. Du bekommst ein Menschengesicht. Lange Zeit warst du nur hübsches Fleisch. Meine langen Haare, Wilhelm, die habe ich mir erst nach all dem abschneiden lassen. Ein fremdes Gesicht starrte mir aus dem Friseurspiegel entgegen. Und mit dem ging ich zu Professor Reger und knallte ihm meine Kündigung auf den Tisch. Ich musste Schluss machen. Musste weg. Neu anfangen. Es ist eine Auszeichnung, bei mir arbeiten zu dürfen. Ich bin es gewöhnt, dass zum Fenster wieder hereinklettert, wenn ich zur Tür hinauswerfe. Ich weiß. Trotzdem. Schade. Was in einem Architekten steckt, sehe ich, wenn er nur 3 Striche aufs Papier zeichnet. Die sind für mich die 3 Zeilen, an denen man den Dichter erkennt. Wie lange willst du weg? 1 Jahr wenigstens. Warum? Sie geben nur Sicherheit. Kein Risiko. Und wo gedenkst du, deine Abenteuerlust zu stillen? Ich sehe mich mal im Städtebau um. Neustadt. Warum willst du wirklich weg? Auf dem Dach meines Hauses nisten die Schatten von gestern. Neustadt. Wie originell. Provinz mit zukunftsweisendem Namen. Sie sind dort erledigt, Dame linke Hand. Warum aber gleich noch einen neuen Haarschnitt? Du siehst ja aus, als kämst du gerade aus dem Gefängnis. Ja. Du weißt nicht, was Zeit ist. Bis zur Rente habe ich noch fast 40 Jahre. In der Zeit kann man einfach alles. Dann geh. Die Stadt, von der ich Abschied nahm. Niemals war sie so schön gewesen. Barock im Winter. Das ist schon was. Danach hast du schon Heimweh, noch ehe du fort bist. Ich flüchtete nach vorn, ins Unbekannte. Ungenaue. Ungewisse. Nur anders musste alles sein. Neu. Was wusste ich schon vom Städtebau? Nur eins wusste ich. An keinen Besitz durfte ich mich klammern. Sonst würden die Dinge mich besitzen. Ob es ein ererbter Empiretisch war oder die gesicherte Karriere bei Reger. Was wusste ich schon von Neustadt? Etwa, dass ich Ben dort finden würde? Ben, die Liebe meines Lebens. Ich wusste, Neustadt liegt in der östlichsten Ecke dieses Landes, der Hundetürkei, Kleinsibirien, im Gebiet des schwarzen Schnees, so genannt von Reger und seinen tüchtigen jungen Leuten, die bei ihm hocken blieben in seinen warmen Büros. In Neustadt erwarteten mich keine bequemen Büros. Mein Ziel nach stundenlanger Bummelzugfahrt war nur eine Baracke, hinterm Friedhof am Stadtrand gelegen. Über ihrem Eingang das protzige Schild Industriehochbauprojektierung. Hauptinvestor. Tag, heiße Gertrud, bin das Sekretariat hier. Frau Linkerhand, nicht? Freue mich, Sie kennenzulernen. Aber freuen Sie sich mal nicht zu früh. Nämlich hier ist der Arsch der Welt und da bleibt keiner lange, Sie auch nicht. Doch ich halt lieber den Mund, hab nämlich wieder meinen unjuten Tag. Ansonsten fleißig, korrekte Orthographie und so, sagt jedenfalls jeder hier. Herr Schaffhäutlin erwartet Sie übrigens schon. Gehen Sie mal gleich rein. Schaffhäutlin also. Mein neuer Chef. Kommissarischer Stadtarchitekt von Neustadt. Vor mir stand ein untersetzter, kurzhalsiger, kraushaariger Mann von Ende 30. Mit einem von Natur gutmütigen Gesicht, das jedoch meiner Ansicht nach, nach namentlicher Vorstellung, sofort alle Freundlichkeit verlor, sich argwöhnisch verzog und einen Ausdruck voll kalter Strenge bekam. Sein Urteil über mich stand schon fest, ohne dass er mich vorher je gesehen hatte. Ich erkannte in ihm einen Mann, der die Rolle des Vorgesetzten nur spielte. Und das zudem noch schlecht. Er ahmte Autorität und Festigkeit nur nach. Deshalb seine Schroffheit, sein kurz angebunden sein. Und er schien mir besessen von der Forderung nach Pflichterfüllung. Auch sich selber gegenüber. Er war mir sofort und entschieden unsympathisch. Professor Reger hat sie uns zwar sehr empfohlen, doch wir werden sie wohl kaum entsprechend ihren überragenden Fähigkeiten einsetzen können, Frau Linke Hand. Unsere großen Probleme hier sind der Kampf um einen Kran mehr, um einen Zentimeter mehr Fensterbreite. Sie verstehen? Was also ist mein Arbeitsgebiet, Kollege Schaffertlin? Altstadtsanierung. Oder haben Sie spezifische Erfahrungen im Städtebau? Ich habe viel darüber gelesen. Alles, was ich in Regers Bibliothek fand. Mhm. Sicher eine ausgezeichnete Bibliothek, nur zwischen ihr und unserem Bauplatz liegen Welten. Sagen wir so, glänzende Aufgaben mit Glanz zu lösen, wer könnte das nicht? Unsere Verpflichtung in Neustadt lautet aber, Wohnungen zu bauen. Billige, viele und schnellstens. Generöses Herumwirtschaften mit Millionen aus dem Staatshaushalt, wie Reger es darf bei seinen glanzvollen Aufträgen. Zum Beispiel jetzt wieder beim Wiederaufbau der Oper. Das ist uns nicht gestattet. Tut mir leid, falls Sie andere Erwartungen hatten, Neustadt als städtebauliches Experimentierfeld oder so. Am besten wird sein, Sie sehen sich erstmal ein bisschen um. Drei Wohnkomplexe sind ja schon fertig. Ich kümmere mich währenddessen um Ihre Unterbringung. Noch am gleichen Abend traf ich Ben, sah ich ihn das erste Mal. In einer Kneipe. Mit mir und Schafhörtling am Tisch saß ein alter Architekt. Am Nebentisch. Ben. Er trug ein Drahtbrillengestell, wie du, Wilhelm. Seine olivgrüne Windjacke war geöffnet. Darin waren Zeitschriften gestopft. Auf dem Tisch, die Weltbühne, die Einheit, war Prossi Philosophie. Er musste den Kiosk halb leer gekauft haben. Er las und rauchte. Und sein Gesicht war deins, Wilhelm. Die hohen Backenknochen, die Augen bedrängen. Augen mit entzündeten Lidern. Und über der Nasenwurzel stießen die Brauen zusammen. Nur dein rotes Haar hatte er nicht, Fuchsbruder. Und doch hätte ich schreien mögen. Wilhelm. Wilhelm. Als ich Ben so sah an dem Abend, gleich beim ersten Mal, da habe ich ihn mir in den Kopf gesetzt. Und ihn schließlich auch bekommen. Weil man alles bekommt, was man wirklich will. Er hat nicht einmal aufgeblickt, als ich später die Kneipe verließ. Trotzdem erinnere ich mich an jede Einzelheit dieses Abends. Schafhörtlin brachte mich zu meiner Unterkunft. Wir gingen durch menschenleere Straßen. Peitschenmasten schütteten grünes, kaltes Licht. Häuser, Block für Häuser, Block. Zum Verwechseln ähnlich. Und doch, seit ich wusste, Ben lebt hier, arbeitet hier, war es eine andere Stadt geworden. Ein Mensch hatte sie verzaubert. Ben. Wir sind stolz auf diese Stadt. Eine Stadt zum ersten Mal aus vorgefertigten Bauelementen errichtet. Wir bauen hier mit der modernsten Technik. Unserer derzeit modernsten Technik. Für konstruktive und sachliche Kritik bin ich dankbar. Jederzeit, Frau Linke Hand. Vorschnelle Urteile jedoch lehne ich ab. Bitte unterlassen Sie sie daher in Zukunft. Was wir machen, ist momentan noch Neuland für Sie. Das halte ich Ihnen zugute. Bei Professor Reger werden Sie kaum die richtige Einstellung zum industrialisierten und typisierten Wohnungsbau bekommen haben. Ihr Professor ist zweifellos ein großer Mann. Für Sie mag er sogar sowas wie ein Gott sein, doch... Reger ist nicht gegen die Idee der Serienproduktion. Er kritisiert nur die Gleichgültigkeit der Häuserfabrikanten. Ihre Selbstzufriedenheit, das Erreichte für das zu Erreichende auszugeben. Sogar seine Irrtümer haben Format. In seinem kleinen Finger hat Reger mehr Fantasie als alle Buchhalter der Baukunst in ihren Köpfen. Ach was, er schwätzt. Wir arbeiten. Nein, ich erkannte noch nicht, dass mir Schafhäutlin auf seine trockene und schulmeisterliche Art entgegenkommen und gerecht sein wollte. Er kannte Reger und ahnte schillernde Verführung bei ungefestigter Jugend. Oder hatte er sich in diesem Augenblick gefragt, ob er jemals so unbedingt, so leidenschaftlich und unkritisch einen Lehrer verteidigt habe? Oder einen Freund? Dann meine erste Nacht im Wohnheim. Letzter Häuserblock am Stadtrand. Asyl für Wartende und Wurzellose. Das Zimmer in der Delegationsetage, wo Ben und ich uns später so nah waren, wie Menschen sich nur nahe sein können. Die Luft trocken, der Linoleumfußboden grün spiegelnd wie eine Eisfläche, die Möbel hell und von aufdringlicher Zweckbestimmtheit. Ein Bett, in dem man keine unkeuschen Träume träumen sollte. Der Schlaf darin hatte wohl ausschließlich der Reproduktion tagsüber abgenutzter Arbeitskraft zu dienen. Van Goghs Hafen von Aal und Sonnenblumen darüber. Der Verwalter des Wohnheims hatte einen ganzen Posten dieser Bildreproduktion aufgekauft. Ihm hatte die Sache mit dem abgeschnittenen Ohr des Malers imponiert. In den folgenden Wochen das Bekanntwerden mit Schafhäutlins Mannschaft. Keiner darunter, von dem etwa ein Blitzstrahl wie von Ben ausgegangen wäre. Brave Fließbandarbeiter, die nicht mal wussten oder wissen wollten, was für eine Ware sie produzierten, wie mir schien. Eine Menagerie von Raubtieren der Architektur. Aber diesen Löwen, Tigern, Jaguaren hatte man schon lange die Zähne gezogen. Kein Pepp in der Truppe, die wohl nur ein Motto kannte. Wir sind unter uns und finden uns ganz in Ordnung. Eine Luft zum Ersticken, alle Fenster verrammelt, die Türen abgeschlossen. Zwischen diesen Menschen, mit ihnen, mit Schafhäutlin, wollte ich meine Träume von einer neuen Stadt verwirklichen. Eine geschiedene Frau strahlt einen seltsamen Reiz aus. Und wenn sie dann noch Illusionen hat... Hör endlich auf mit deinen Affereien, Jatzwauk. Uns hat jetzt einzig und allein die Altstadtsanierung zu interessieren. Mit dir alles, was du willst? Ich glaube, ernstlich jemandem zu missfallen, würde dich ernstlich beunruhigen. Mit Recht. Aber das habe ich ja nicht zu befürchten. Ich bin wer? Du solltest dich gut mit mir stellen. Diese, meine Hand, ist sogar schon von einem Ministerpräsidenten gedrückt worden. Wie lange bist du schon in Neustadt? 4 Jahre jetzt. Die Chefs kommen und gehen. Jatzwauk bleibt der liebe Kollege. Und Schafhäutlin? Untadelig. Ein Streber mit dem Geiz eines Buchhalters, bückt sich nach Nägeln und zählt Büroklammern. Dieser Mann ist tabu. Als Familienvater, Vorgesetzter, Genosse. Da tritt selbst in den Klatschbasaren der Büros Stille ein. Er könnte seine Kaderakte öffentlich aushängen. Sicher, seine persönliche Ausstrahlungskraft ist geringer als die eines Computers, aber er soll ja auch Häuser bauen und nicht Frauen verführen. Jatzwauk machte mir sofort und konzentriert den Hof. Nicht lange, und dieser umschwärmte Junggeselle mit der Kavalier genießt und schweigt Miene und mit seiner Wir-wollen-uns-doch-nichts-vormachen-Offenheit fing sogar echt Feuer. Es wurde ihm ernst. Doch ich wollte nichts von seiner kleinen Lebenszufriedenheit abhaben als Frau Jatzwauk. Ich wartete auf Ben. Nur ihn wollte ich wiedersehen. Überall suchte ich Ben. In den Resten der Altstadt und in den neuen Wohnkomplexen, auf Straßen und in Lokalen. Ich war wie besessen von der Idee, auch erst allein wie ich. Ich vermochte einfach nicht, ihm jemanden zuzuordnen. Eine Frau, Kinder, Vater und Mutter. Eine Häuslichkeit mit Ehebett, gedecktem Tisch, mit Pantoffeln und Versicherungspolicen. Zu sehr ging von ihm ein Abenteuergeruch aus. Ein Geruch von starker, wilder Unabhängigkeit. Ich wünschte mir ihn so. Und gab doch bald jede Hoffnung auf, ihn wiederzusehen. Ich kam mir verloren vor in dieser Stadt. So sehr ich mich auch dagegen wehrte. Das erste Weihnachtsfest. Alle Knaben im Loch. Sie wollen wissen, warum ich fast jeden Abend in der Kneipe hocke. Budenangst nur deshalb. Ich glaube immer, die Decke kommt runter. Geht's Ihnen auch so? Manchmal. Was ich nach der Arbeit mache, geht keinem was an, klar? Sie nicht, mein Chef, nicht keinen. Hauptsache, nächsten Morgen schreibe ich alle Berichte und Briefe sauber und ohne Fehler. Klar? Klar. Gar nicht ist klar. Heiliger Abend, Wilhelm. In unserer Kindheit der Blick durchs Schlüsselloch. Der geputzte Weihnachtsbaum. Noch gab es alle Heimlichkeit der Welt. Dann das Erwachsenwerden. Alles entzaubert und erklärt. Die zersägte Jungfrau auf dem Jahrmarkt. Nur ein Trick mit Spiegel und Tüchern. Liebeskummer? Eine Nukleinsäurereaktion. Ach, geht mir doch weg damit. Da seid ihr euch so gleich, Wilhelm. Du und Ben. Doch damit hättet ihr damals weder mir noch Gertrud helfen können, als wir unser einsames Fest der Einspänner feierten. Wie lange bleibt eine wie du schon hier bei uns in Neustadt? Waren bei Ihnen auch die Hausierer? Die mit den Bastmatten? Kriminell. Mit Blumen 40, mit Figuren 90 Mark pro Stück. Man müsste eine Beratungsstelle haben für alle, die eine neue Wohnung beziehen. Dann könnte man den Leuten Vorschläge machen, wie sie sich eine Wohnung ausgestalten sollen, wirklich niveauvoll und mit Geschmack. Man müsste ihnen beweisen, dass Geschmack billiger ist als dieser Kitsch. Man könnte einen Katalog zusammenstellen mit Stoffmustern, Lampentypen, Tapeten, Reproduktionen, Preisen. Und einen Raum braucht man. Zentral gelegen, selbstverständlich. Selbstverständlich. Und nach Feierabend, was? Dankt Ihnen keiner schwer. Bei Professor Reger habe ich... Kommen Sie, Scharfäuglein, ja nicht mit dem, sieht er rot. Und wissen Sie aber selber. Und ihr denkt doch, Sie und Ihr Reher. Ja, was zum Mann eben denkt. Nein. Doch. Niemand kann sich vorstellen, was Altstadtsanierung wirklich heißt. Über ein halbes Jahr schon malte ich die Grundrisse der zum Abriss verurteilten Häuser aus. Platz den Neubauten. Weg mit dem 300-jährigen Gemäuer. Gichtig und mit tief heruntergezogenen Schieferdächern. Bei Regen schleimig und glänzend wie Pilzhüte. Gras wächst in den Regenrinnen. Die Höfe sind breit wie Badelaken, Abortverschläge, Kaninchenboxen und Schuppen, überall. Die Fenster ehemaliger Werkstätten von Hufschmied, Wagenbauer, Drechsler, Feilenhauer oder Seifensieder starren hohläugig. An Wänden mit Nachmittagssonne lehnen Frauen, Arme unter die Brüste verschränkt, in verwaschenen Kittelschürzen. Bäcker und Fleischer machen Geschäfte wie nie zuvor. Der mit Petersilie bekränzte Schweinekopf lockt Schaulustige herbei. Frischer Streuselkuchen riecht noch straßenweit. Hier kaufen die Bewohner der neuen hohen Häuser lieber als in ihrem Supermarkt mit seinen Kassenautomaten und fahrbaren Drahtkörben, wo man am industriell gefertigten Brot ebenso misstrauisch riecht wie an den Brötchen vom Fließband. Ich unterschrieb Todesurteile für weiß gekachelte Läden, wo man noch gierig nach Salami und Bratwürsten griff. Blieb ungerührt vom Streuselkuchengeruch und einer Romantik ohne Kanalisation. Ohne Bedauern betrachtete ich meine steinernen Delinquenten. Denn keine Menschenerinnerung verknüpfte mich ja mit diesen verluderten Sackgassen. Ich jagte Vergangenheit wie alten Plunder in die Luft. Ich habe in Neustadt nicht lange gebraucht, um meine Illusionen zu verlieren. In meiner Not schrieb ich an Reger, ausführlich und nicht nur einmal. Ich hatte ja niemand, mit dem ich sonst hätte sprechen können. Hoffte ich, dass Reger mich wieder zu sich holen würde? Er tat es nicht. Nein. Es gab kein Zurück zu Reger. Es gibt keinen Weg zurück zu Reger. So kam es, dass das Beratungszentrum, der Strohhalm wurde, an den ich mich klammerte, um nicht zu versinken in Gleichgültigkeit und Zynismus. Ihr Vorschlag gefällt mir. So ein Beratungszentrum für die Bezieher der neuen Wohnungen könnten wir wirklich brauchen. Es würde nebenbei auch dem Handel die Bedarfsplanung erleichtern. Bloß, wo soll ich einen Raum dafür hernehmen? Ich wüsste einen. In der Nähe der neuen Kaufhalle, ein Laden. Er steht leer. Das schlagen Sie sich mal aus dem Kopf. Sicher gibt's für ihn schon längst eine Verwendung. Ja, als Beratungsladen. Sie wollen immer alles und alles sofort. Natürlich. Denn diese Stadt hat es bitter nötig, dass man sich über sie Gedanken macht. Wissen Sie, was Neustadt bis jetzt ist? Ihre Stadt? Dieses Labyrinth aus Beton? Wo man abends nur Fernsehen kann oder Kinder machen? Schluss, Frau linke Hand. Auf der Basis diskutiere ich nicht. Ja, ich weiß. Ich bin für Sie auch nur einer der vielen tüchtigen, aber fantasielosen Architekturbeamten. Verdammt, was verlangen Sie bloß alles vom Leben? Alles. Lieber nur 30 wilde Jahre leben als brave 70. Eine Grottenolm-Existenz? Niemals. Auch die Liebe zur Arbeit darf kein Verlustgeschäft sein. Aber das ist doch jede Liebe. Mit dem Laden, das regle ich. Ich versuch's jedenfalls. So bekam ich meinen Beratungsladen. Er half mir und auch Gertrud, unserer alkoholsüchtigen Sekretärin, über manchen Abend hinweg. Aber nicht über alles. Und vor allem nicht über die Sonntage. Meine Sonntage in Neustadt. Sie glichen sich wie ein Ei dem anderen. Das Wohnheim ruhiger als sonst. Die Familienväter sind übers Wochenende nach Hause, die Zurückgebliebenen schlafen bis in den späten Vormittag. Gegen 10 Uhr überall Radiomusik. Goldener Pavillon, Operette, Schlager, Marschmusik. Wasserspülungen rauschen, sonntags wird gebadet. Auch ich liege lange im Bett und blättere in Zeitschriften. Berichte und Nachrichten von der Haute Couture, der Mode und der Architektur. Mittagessen meist in jener Kneipe, in der ich an meinem ersten Abend in Neustadt Bensa. An irgendeinem dieser öden Sonntage traf ich ihn wieder. Diesmal auf der Straße, neben einer schönen, hochgewachsenen, blonden Frau. Mein erster Gedanke: Was habe ich dagegen zu setzen? Später laufe ich durch leere Häuserzeilen. In Innenhöfen hängen auf Leinen Unterhosen und Overalls, gefroren, reglos, wie halbierte Männer. Wenn es dunkel wird, renne ich nach Hause, das Schlüsselbund wie einen Schlagring über die Finger gestreift. Meine Wohnungstür schnappt wie eine Falle hinter mir zu. Aber meine Traumstadt wird es einmal geben. Es wird sie geben. Ich sehe den Widerschein ihrer warmen Lichter am Himmel, ihre Trottoirs, ein Menschenmeer, in das wir uns wie Schwimmer werfen. Dass es solche Städte einmal gibt, dafür will ich alles wagen. Alles, solange ich kann. Beweglich sein, unabhängig. Frei von den kleinlichen Ängsten. Niemandem die Tür verschließen, weil es sie sonst nicht geben wird. Meine neue, schöne Stadt. Ohne jene Frauen, die werktags in Wattejacken herumlaufen, am Wochenende in Kittelschürzen und mit Lockenwicklern im Haar. Die anderen haben gewettet, ich trau mich nicht. Ich mach Facharbeiterlehrgang, will auf den Kran. Bloß in Mathe. Naja, 6. Klasse musste ich abgehen. In Maschinenkunde bin ich aber echt gut. Nur die X und Y. Ich kapier's nicht. Ehrlich. Schön haben sie's hier. Naja, sind ja auch Intelligenz. Wir haben die gleiche Wohnung zu 6. Willst du da mal einen Mann mit hochnehmen? Käthe heiß ich. Kannst du sagen. Sie sprechen das Wort Intelligenz wie ein Schimpfwort aus. Warum bloß? Weil ich heute entsprechend meiner Qualifikation entlohnt werde? Ich musste schließlich 17 Jahre die Schulbank drücken. Da haben Sie schon lange Geld verdient. Wie viel schon? Och, in meinen Semesterferien habe ich auch auf dem Bau gearbeitet. Ich weiß verdammt genau, wie viel. Naja, war dumm von mir. Bin eben dumm. Ach was. In deinem Kopf ist Platz für alle X und Y der Welt. Zeig mal die Aufgaben her. Käthe hat sich für den Mathe-Nachhilfeunterricht revanchiert. Sie schleppte mich ins Schützenhaus. Sie sagte, ich müsse mal auf andere Gedanken kommen. Wahrscheinlich wollte sie mir aber nur begreiflich machen, dass es nicht genügt, allein Wohnungen zu bauen. Eine Stadt braucht auch ein gesellschaftliches Zentrum. Braucht Gaststätten, Geschäfte, Kinos, Tanzsäle. Das Schützenhaus war kein gesellschaftliches Zentrum, nur ein Bumsschuppen. Verschwitzte Kellner. An der Theke diese Western-Statisten. Elektrische Gitarren, hämmerndes Schlagzeug, Geschiebe von Brokathintern. Dazwischen Supermini, karierte Hemden und Spitzenjabots. Die Luftschlangen und Papiermonde hingen noch von Silvester. Man knutschte mit und ohne Beleuchtung. Nie bestellte Kirschliköre wurden gebracht und wir prosteten irgendwelchen anonymen Spendern zu. Und am Schluss dann noch die Flucht vor wilden Kavalieren. Sie scheinen sich aber trotzdem nicht schlecht amüsiert zu haben. Waren Sie etwa noch nie da drin? In meinem Alter? Alt ist nur, wer Experimente und Risiken scheut. So, warum müssen Sie immer alles ignorieren, was Ihren subjektiven Vorstellungen widerspricht? Verstehe. Man muss erprobte Erfahrungen gegen überspannte Erwartungen setzen. Ja, im Leben und in der Architektur. Wir gehen durch fertige, noch unverputzte Häuserblöcke, die wie Attrappen für einen längst abgedrehten Film aussehen. Kabeltrommeln verstellen uns den Weg. Wir müssen uns in der Straßenmitte halten, zwischen wassergefüllten Reifen und Kettenspuren. Zäher Schlamm saugt sich bei jedem Schritt an den Stiefeln fest. Bauarbeiter und Kipperfahrer pfeifen mir hinterher. Der Wind reißt mir die Worte vom Mund. Wenn wir schon eine neue Stadt bauen, haben wir da nicht auch einen moralischen Auftrag? Oder bin ich im Studium getäuscht worden? Nicht alles ist doch von Bosheit und Dummheit diktiert. Es gibt nun mal noch Notwendigkeiten. Das sind Wohnungen. So viel und so schnell wie möglich. Und wie lange werden diese Notwendigkeiten noch zwischen Möglichkeit und Wirklichkeit im Wohnungsbau stehen? Als Kennziffern oder Verordnungen? Wie lange noch? Was wollen Sie eigentlich? Ihre Arbeitsergebnisse sind doch bisher gut. Die Arbeit kann auch eine technische Zeichnerin machen. Warum sagen Sie nicht fleißig, brav, doof? Ich fühle mich abends wie ein Meerschweinchen, ein Blindes, das den ganzen Tag die Trommel gedreht hat, wie früher auf dem Jahrmarkt. Heute sind solche Dressurakte verboten. Ja, mit Meerschweinchen. Warum wohnen Sie eigentlich nicht in einem Ihrer schönen Häuser hier in Neustadt, sondern immer noch in Uhlenhorst in Ihrer Villa? Hören Sie auf. Ihr Gerede beweist, Sie können oder wollen sich nur nicht einordnen. Sie sind eitel. Ihnen geht es in Wirklichkeit nur um ein eigenes Projekt. Ihr Name soll drunter stehen. Und wenn? Habe ich denn kein Recht auf Selbstständigkeit? Auf Anerkennung? Ach, Sie können mich mal. Schaffhäutlin hatte recht. Ja. Ich wollte eine Aufgabe, die mich forderte, in der ich mich beweisen konnte, für deren Erfüllung ich verantwortlich war. Na und? Ist das falsch? Ich habe mein Leben doch bisher noch nicht gelebt, nur Leben vorbereitet, bestenfalls geprobt. Ich habe noch keine Schule gebaut, kein Theater. Ich habe immer nur von allem geträumt. Oft glaube ich auch Ben. Meine Zeit mit ihm habe ich mir nur erfunden. Was wird bleiben von mir? Ein Dutzend Entwürfe und Ideenskizzen? Die Phrase von den vielversprechenden jungen Leuten, einer gewissen linken Hand, ja, hochbegabt, sicher, doch leider. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Jeder Tag unseres Lebens ist einer, der ins Dunkle fällt. Wir sind kein Stundenglas mit enger Taille und drei Fingerspitzen Sand, darin die Unendlichkeit. Man drehe das Glas nur um, immer wieder. Was Schafhäutlin mir vorwarf, Eitelkeit war eine Gemeinheit, eine Unverschämtheit. Ich bin einfach losgerannt. Die Augen zusammengekniffen vor Wut, wie blind. Und erst als die Schnauze eines Kippers vor mir auftauchte, kam ich zu mir. Bremsen schrien, das Fahrzeug stellte sich quer, der Kopf des Fahrers schlug nach vorn gegen die regennasse Windschutzscheibe. Bens Kopf. Überall hatte ich Ben gesucht. Nun dieser Zufall. Idiot! Den Arsch versohlen sollte man dir! Traumtänzer! Ja, den... Ach so. Entschuldigung, ich habe nicht gewusst, dass Sie eine Frau sind. Der Schutzhelm, ich dachte, wusste er wirklich nicht. Also hier verstecken Sie sich. Wieso, kennen wir uns? Vielleicht. Alles in Ordnung? Franziska? Tag. Tag. Wie Sie sehen, ist mir nichts passiert. Noch nicht. Na dann, Wiedersehen. Wiedersehen! Auf Wiedersehen. Was für eine Floskel. Es gab kein Wiedersehen. Nur lange nicht. Stattdessen Grübeln und qualvolles Warten. Warum musste mich Ben kennenlernen, als ich so hässlich aussah, mit Schutzhelm und in Gummistiefeln? Warum stand ich sonntags nicht mit Ben vor der Voliere im kleinen Park hinterm Schloss? Warum mit Schafhäutlin, dem Unverdächtigen, Unbestechlichen, der neuerdings ab und zu seine Familie belog, um ein paar Stunden zu haben für einen zerquälten Besuch bei mir? Wie viel lieber wäre ich mit Ben in die schummrige Bar gegangen, statt in Begleitung des schönen Maurizio Jatzwaug, mit dem ich mich doch tagsüber schon bei der Altstadtsanierung langweilte. Sein Auftritt in einer Tanzpause. Als wäre es arrangiert. Gestrafft durch die Pflicht zu gefallen, schreitet er durch stummen weiblichen Beifall. Seinen durch Spiegel vervielfachten Römerkopf dreht er ins Profil. In den Gesichtern der Frauen ist Bestürzung ablesbar über so viel Schönheit. Ihr Frauen seid alle so reizend. Aber ihr arbeitet zu viel. Ihr denkt zu viel. Wer entschädigt die moderne Frau bloß für den Zärtlichkeitsverlust, erlitten durch Gleichberechtigung? Alles auf der Welt hat nun mal seinen Preis. Die Frau ist Kollegin und Konkurrentin geworden. Wir missfallen euch, wenn wir Schwäche zeigen, aber noch mehr, wenn wir uns stark machen. Also betet ihr zur Kasse. Aber jeder auf seine Weise, Franziska. Unterm Schlussstrich steht überall die gleiche Summe. Wir sind euch zu tüchtig oder nicht tüchtig genug. Den Hässlichen verzeiht ihr notfalls den Erfolg im Beruf. Von den Schönen sagt ihr, sie hätten sich hoch geschlafen. Macht ihr doch jetzt keinen Kopf über die falschen Dinge. Ich soll praktischer denken, also an Geld? Man lebt nicht deshalb. Die schnell wechselnde Mode und ihre Verlockungen haben ihren Preis. Aber natürlich, du und Schafhäutlin, ihr seid anders. Er nennt es Pflicht, du Ethos. Ihr seid Erzfeinde und betet doch in der gleichen Sekte. Einmal eigenverantwortlich arbeiten zu können, darüber denke ich schon nach. Die Räder seines Kippers hat Ben damals von mir abwenden können. Alles andere nicht. Ich hätte ihn so sehr gebraucht. Jeden Tag. Jede Stunde. Wir hatten damals noch alles vor uns. Wenn wir überhaupt etwas vor uns hatten. Franziska Linkerhand, Architektin. Oder Szenen aus einem Frauenleben. Hörspiel in zwei Teilen von Hans Bräunlich, nach dem Roman von Brigitte Reimann. Zweiter Teil, Abschied von Ben. Die Monate in Neustadt vergingen wie Tage. Oft dachte ich, was geschieht mit mir? Was ist anders geworden? Früher, da sah ich doch mein Leben so unbemessen an. Wie den Hirsetopf im Märchen, man löffelt und löffelt, kommt aber nicht auf den Grund, die Hirse quillt ja nach. Der Topf scheint nie leer zu werden. Und jetzt? Nein, wir haben nicht mehr alle Zeit der Welt. Aber ich will die Arbeit gegen die Begrenztheit meiner Existenz setzen. Die Liebe allein genügt nicht. Ich wehre mich nicht gegen die Notwendigkeit, billig und schnell einen Massenbedarfsartikel zu produzieren. Wohnungen. Ich will nur der Notwendigkeit auch Schönheit geben. Das kann nicht falsch sein. Und ich werde es immer von Neuem versuchen, wo ich auch bin. Mich nicht abfinden mit Vorhandenem, wenn mehr möglich wäre. Ich habe nie etwas anderes gewollt. auch nicht an all den Abenden, an denen ich auf meinem Bett saß, um mich herum packenweise Zettel. Exzerpte aus Büchern, die Professor Reger mir geliehen hatte. Skizzen mit meinen Vorstellungen von einem Stadtzentrum für Neustadt. Fotografien von Neustadt. Darunter eine Luftaufnahme, die starre Reihen von Wellbetondächern zeigt, einem Gitterwerk ähnlich. Ein Raster von Blöcken, mit engen, schnurgeraden Wegen dazwischen. Jeder kannte diese Luftaufnahme. Aber nicht an ihr nahm man Anstoß, sondern daran, dass ich sie eines Tages an unsere Wandzeitung in der Baracke hängte. Neben den Speiseplan. Warum diese Provokation? Um die Kollegen aufzuwiegeln? Und dann dieser Spruch darunter. Was soll das? Es ist kein Spruch, Kollege Schafhörtlin. Es ist ein Zitat. Die Stadt ist die kostbarste Erfindung der Zivilisation, die als Vermittlerin von Kultur nur hinter der Sprache zurücksteht. Aber nicht Marx hat das gesagt, sondern Mumford. Ich weiß. Ich dachte nur, der Name Marx wirkt besser. Also doch eine Provokation. Man kann Provokation auch mit Ermunterung übersetzen. Ich warne Sie. Für uns ist Provokation ein eindeutiger Begriff. Aber Marx könnte es gesagt haben. Oder? Marx hat schon genug gesagt. Oder? Wenn es eine Kluft gibt zwischen dem, was sein könnte und dem, was ist, darüber wird man doch wohl noch sprechen dürfen. Na, dann mal heraus mit den konkreten Vorschlägen. Aber verschonen Sie mich mit Fantasieprojekten. Bitte ja keine Entwürfe von übermorgen. Dem Tummelplatz visionärer Geister, die mit dem Ordinären heute nicht klarkommen. Nicht wie sonst die Flagge der Unbescheidenheit gehst. Ja, Sie sind anmaßend, Frau Linkerhand. Was wollen Sie eigentlich? Sie geben bei uns doch sowieso nur eine Gastrolle. Und Sie denken nur noch in Wohnungseinheiten, mechanisch wie ein Zählwerk. Ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Der Beratungsladen. Nächste Woche, Sie müssen ihn räumen. Der Handel hat Vorrang. Tut mir leid. Ich sah ihn an und wusste mit einem Mal, er sagt die Wahrheit. Und es tat ihm wirklich leid. Plötzlich mochte ich ihn, so wie er war. Hölzern, unzugänglich, pflichtbewusst, exakt und gefühlvoll wie ein Computer. Was mir der Beratungsladen wirklich bedeutet hatte, wusste er nicht. Die Leute, die zu mir kamen, wenn wir über die Stadt sprachen, über ihre Stadt. Das ergab sich einfach immer so. Ich habe eine Menge dabei gelernt. Bloß so, durch Zuhören. Zuerst hatte sich kein Mensch sehen lassen. Aber dann... Dann kamen sie. Schade. Mein Beratungsladen ist das Einzige, woran ich hänge in dieser Stadt. Seien Sie mal ehrlich, ist bei Ihnen immer alles so gekommen, wie Sie es sich mal vorgestellt haben? Was meinen Sie? Alles, Leben, Beruf. Im Glücksfall hat jeder von uns 70 Jahre. Und doch, jeder Mensch ist schon eine Welt, die mit ihm geboren wird und mit ihm stirbt. Unter jedem Grabstein ruht eine Weltgeschichte, sagt Heine. Als Sie wussten, dass Ihnen so ein Leben gehört, was wollten Sie daraus machen? Das Leben gehört keinem wie ein Besitz. Wir existieren in einer Gesellschaft und für sie. Geh wie aber keine Antwort, ein Programm. Doch wo sind Sie darin? Sind Sie mit Ihrem Leben zufrieden? Das sollte man nie. Oh. Perfekt. Und ich glaubte schon, Sie hätten sich verändert. Ich? Wann? Warum? Gestern, als wir unsere technische Zeichnerin Frau Krupkat verabschiedeten. Sie überreichten ihr 15 Teerosen und sagten, sie solle ihr Glück in dem Kind finden, das nach 15 Jahren Ehe wie ein Wunder gekommen sei. Ja, Sie haben Wunder gesagt. In einer besonderen Situation, da wählt man schon überschwängliche Worte. Sie trauen mir nicht, niemandem, nicht mal sich selbst. Kennen Sie das Verlangen, jeden Tag zu bejahen? Sich den Fluchtweg abzuschneiden? Eine Heimat gegen ein Hotel tauschen zu wollen? Ende des Jahres läuft Ihr Vertrag ab. Sie haben uns bald vergessen. Wussten Sie es nicht? Ich bleibe. Wann haben Sie sich entschieden? Eben. Und zur Feier des Tages klauen wir hinten auf dem Friedhof Rosen. Die riechen besser als gekaufte. Natürlich würde ich Ihre Entscheidung sehr begrüßen. Zum Beweis klauen Sie. Aber nur eine. Dann aber die roteste von allen. Rot wie Blut oder wie die Sonne am frühen Morgen? Rot wie die Namen der Dichter. Lorca, Majakowski, Neruda. Scharf, Hödlin. Nein. Professor Reger hatte Unrecht, wenn er ihn kleinkariert nannte in seinen Briefen. Engstirnig. Ein Kurzstreckenläufer. Die personifizierte Mittelmäßigkeit. Reger hätte es doch kein Vierteljahr in Neustadt ausgehalten. An dieser Kennziffernfront, im Schützengraben der Planerfüllung. Ohne seinen Ideenrausch und ohne sein Experimentalbüro. Als unbestätigter Chef in einem Kreisstädtchen wie Neustadt, mit einer Handvoll Leuten. Von Terminen gehetzt, von Eingaben überschüttet, betreffend Garagen und Schrebergärten. Mit Beschwerden belastet über Mülltonnen, ungepflasterte Straßen, mangelnde Beleuchtung, fehlende Krippenplätze. Das alles ertrug und bewältigte Schafhäutlin, der kleine Mann des Städtebaus. Ignoriert von Akademien, übergangen dort, wo Beschlüsse gefasst werden, ohne Beziehungen und ohne das Talent, sich ins rechte Licht zu setzen. Nie gelobt, nicht mehr erwähnt, weil es selbstverständlich ist, dass er den Plan fürs erste, zweite, dritte und vierte Quartal erfüllt. Weil wir ja bloß Wohnungen bauen. Kein Opernhaus oder so. Ich hatte mich entschieden für Menschen wie ihn. Wie Ben. Ben. Ich hatte mit Ben kein Wort geredet, seit er mich fast mit seinem Kipper überfahren hatte. Manchmal sah ich ihn. Nein, ich sah Ben oft damals. Denn ich erfand Vorwände, um mich auf die Baustellen zu begeben. Wir grüßten uns von fern, wenn wir uns sahen. Aber dann kam der Frühlingsball der Bauleute im Schützenhaus. Das gesellschaftliche Ereignis des Jahres in Neustadt. Unvergessliches Bild. Taxis stoppen vor dem Schützenhaus. Durch Saalfenster fällt Licht in den verwilderten Garten, auf Kastanienbäume und den geschotterten Vorplatz. Hier parken Busse und Autos. Darunter Dienstwagen von Offiziellen, deren Fahrer zusammen stehen und rauchen. Ruhige, im Warten geübte Leute. Der Gang zum Ballsaal riecht nach Urin und Scheuerpulver wie sonst. Aber der Tanzschuppen hat sich über Nacht verwandelt. Angefangen von den weißgedeckten Tischen erinnert fast nichts mehr an den sonst sonnabendlich geübten Schwurf. Auf der Bühne arbeiten sich abwechselnd zwei Bands ab. Die eine schmettert Rheinländer und Polka, die andere Twist für die Jugend. Ich tanze, tanze mit Bekannten und Unbekannten, mit Jatzwauk, am meisten mit Schafhäutlin. Ich kann aber eure modernen Tänze nicht. Wir kriegen das schon hin, Chef. Na, na. Warum sagen wir eigentlich nicht du zueinander? Und ihre Autorität? Die würde nicht darunter leiden? Ich heiße Horst. Ich weiß. Schafhäutlin schwieg. Er war ohne seine Frau gekommen. Er presste mich beim Tanzen an sich. Mich? Oder nur seine frühere lachende, hemmungslos trauernde, hochmütige, besserwisserische, ahnungslose, gescheite, unweise, zweiflerische, gläubige, arrogante, ungeduldige eigene Jugend? Oder nur eine Legende von ihr, die er sich in diesem Augenblick erfand, an die er glauben musste, um an sich selbst zu glauben? Ich kann doch alles ändern, wenn ich nur will, gerade an der Seite einer jungen Geliebten. Sah er die in mir? Nein, er spielte nicht den schweren Nöter. Aber auch nicht den Chef, in der ich bin ja auch nur ein Mensch Laune. Ich fand seine Berührung, seine Nähe weder lästig noch beunruhigend. Darf ich Sie wenigstens an die Bar einladen? Und Ihre Magengeschwüre? Magengeschwüre? Ich habe keine. Heute. Plötzlich stand Ben vor mir, verbeugte sich, holte mich weg von Schafhäutlin. Weg von der Bar. Ben. Ich tanzte mit Ben. Übrigens, ich heiße Wolfgang Trojanowitsch. Für mich? Ben. Er begann sogleich über mich zu reden. Ich kam kaum mehr zu Wort. Er sprach über meine Arbeit, nannte Neustadt eine Siedlung von Fernsehhöhlen, ein städtebauliches Debakel, eine vertane Chance. Diese Stadt habe ihre Funktion verfehlt. Sie verhindere Kommunikation, statt sie zu fördern. Sie trenne Lebensbereiche und Tätigkeiten der Menschen, statt sie zu verbinden. Sie biete nur Wohnung, Schlafstätte, eine Tür, die man hinter sich abschließen könne. Raum für die Szenerie Familienleben zwischen Tisch und Bett. Nicht mehr. Ben redete, als ob ich für alles allein verantwortlich sei. Wieso lachen Sie? Entschuldigen Sie. Ich habe den Eindruck, Sie sind eifersüchtig auf Schafhäutlin. Bilden Sie sich nicht zu viel ein. Höchstens. Ja? Warum müssen ausgerechnet immer die nüchternen, schwerfälligen Männer, die stillen Familienväter mit Lebensernst und Prinzipien den Kopf verlieren und einer kapriziösen Person ins Netz gehen? Erklären Sie mir das. Spielen Sie auf sich an? Für Schafhäutlin kann zu einer Katastrophe werden, was für Sie sicher nur eine Laune ist. Sie bringen Unordnung in sein Leben, sehen Sie das nicht? Was geht das eigentlich Sie an? An einem der Tische hatte ich die große, schöne, blonde Frau erkannt, mit der ich Ben schon einmal auf der Straße gesehen hatte. Sie lächelte Ben zu, winkte, als wir an ihr vorbeitanzten. Mit ihr war er also hier. Und ich hatte angenommen, er wäre nur meinetwegen gekommen. Schafhäutlin hat sich in sie verliebt, oder er liebt sie sogar. Ich sehe nicht gern einem Spiel zu, wo der Verlierer von vornherein feststeht. Na und? Sind Sie sein Freund, dass Sie so in Sorge sind um ihn? Nein. Aber im Gegensatz zu manch einem hier ist er wenigstens keiner, der die Welt heimsucht mit der Enthüllung, zu ihm habe der Herr im brennenden Dornbusch gesprochen. Und früher hatte er sogar einen ungeheuren Elan. Ich kenne ihn aus den 50er Jahren. Natürlich. Die glorreichen 50er Jahre. Bringen Sie mich an meinen Tisch zurück. Sonst werfen Sie mir noch vor, dass ich damals nur auf die Pausenklingel in der Schule gewartet habe. Ich liege wach. Die Dämmerung. Ein graues Pferd, dessen rosige Mähne über den Horizont schleppt. Der Himmel ist perlmuttfarben. In mir hat sich viel verändert. Ich fühle Bindung zu der Stadt, in der ich lebe. Zum Haus, in dem ich wohne. Vielleicht seit jener Nacht, als ich im Wohnheim dieses Schreien aus der unteren Etage hörte. Schlafen Sie mal weiter. Was ist denn los? Das junge Ding aus unserer Brigade, nicht mal 20, hat sich geschnürt bis aufs Letzte. Aber zu sehen war es ja doch. Mir macht da keiner was vor. Und der Vater des Kindes? Natürlich, ab durch die Mitte. Sie tut mir leid. Ist nun mal so bei sowas. Tja, rein macht mehr Spaß als raus. Geht alles glatt, wenn erst der Kopf durch ist. Ob's ein Junge ist? Mein Vater wollte nur jung. Hauptsache ist doch gesund, oder? Na klar, alles dran muss sein. Erst recht beim Jungen. Als ich dieses Schreien hörte, wusste ich, ich wollte endlich wie alle leben. Mit erfüllbaren Wünschen, konkreten Wünschen, für diesen September und fürs nächste Jahr. Unser Leben ist schließlich nur aus einer endlichen Zahl von Augenblicken zusammengesetzt. Wie ein Haus aus einer Anzahl von Bauelementen und Fertigteilen. Die sind variierbar, Bruder, aber nur begrenzt. Ich denke viel an Ben. Immer noch. Auch nachts, wenn ich nicht schlafen kann vor Müdigkeit oder viel zu früh aufwache. Bens Bild stellt sich so oft bei mir ein. Daran sind auch Wörter schuld. Wörter, ausgestattet mit einer Macht wie das Zauberwort Sesam, das einen Felsen spaltet, den Berg aufschließt, eine Schatzkammer öffnet. Ich schreibe das Wort Baum. Anlässlich sachlicher Erwägungen wie Durchgrünung von Städten und so weiter. Und plötzlich erschließt sich mir ein Hoffnungs- oder Erinnerungsraum. Frühling, Abend, Linden, die Allee, die alte Brücke, Ben. Oder das Wort Sommertag. Ich sehe den See, einen Apfelbaum im gemähten Kornfeld. Bens nackte Füße und meine, das Gras zwischen den Stoppeln. Ich sehe einen Kipper. Seine Räder schreiben einen Halbkreis in den Baustellensand, er hält. Ich bin geblendet vom Licht dieses Sonnentages, vom blauen Himmel, von Sonnenspritzern auf Kranschienen, vom gelbblühenden Ginster. Hinterm Lenkrad des Kippers, Ben, sonntäglich gekleidet, in weißem Oberhemd, silbergrauer Binder. Hallo! So gehen Sie zur Arbeit? So angezogen wie für eine Party! Die Arbeit ist ein tägliches Fest, eine Sache der Ehre, des Ruhms, des Heldentums. Ich habe Ihnen aufgelauert. Ich sitze neben Ben im Kipper. Bin unsicher. Wie immer, wenn ich mit Ben zusammentreffe. Ich, die verwöhnte, gelobte, durch eine glänzende Diplomarbeit bestätigte Schülerin von Professor Reger, fühle mich sicher nur im Umkreis der Dinge und Gedanken, die meinen Beruf angehen. Ich streite zäh mit Kollegen, bleibe unerschrocken vor einem Lächeln, das mir die bittere oder satte Milde älterer schenkt. Ich erzittere nicht vor kommandogewohnten vorgesetzten Stimmen oder dem wissenden Lächeln Eingeweihter. Aber ich erröte, schwitze und verzweifle vor der Ungnade einer schlecht gelaunten Verkäuferin. Als Frau, als Mensch bin ich verwundbar. Schüchtern. Die neue Stadt. Wenn ein Haus geboren wird, das ist schon eine gewaltige Tat. Trotz allem, was wir daran auszusetzen haben. Wir? Für Sie bin ich doch Mittäter an einem architektonischen Verbrechen. Oder habe ich Sie da im Schützenhaus falsch verstanden? Entschuldigen Sie, da habe ich etwas ganz anderes gemeint. Nein, Sie haben schon recht, von Ihrem Standpunkt aus. Professor Reger sagte immer, der Bau müsse uns mehr sein als eine Geliebte. Aber in einem Konfektionsbetrieb wie unserem hier. Wollen Sie schon wieder mit mir streiten? Ihr Professor ist konservativ. Auch wenn sein Ausspruch schön klingt. Pardon, klingelt. Er enthält nichts als Irrationalismus. Aber das macht Ihren Professor wohl so anziehend. Und seine Jünger so untauglich für die Arbeit in einem modernen Industriebetrieb. Jetzt reden Sie auf einmal wie Schafhäutlin. Na und? Schafhäutlin ist kein schlechter Mann. Das sagte ich wohl schon. Bloß er kann sich leider nicht behaupten gegen Leute wie diesen Reger und Sie. Aber was geht mich das überhaupt alles an? Nanu, beleidigt? Wer sind Sie eigentlich? Sie verschanzen sich hinter Kies, Beton und Lenkrad. Wovor? Den wissbegierigen Autodidakten nehme ich Ihnen nicht ab. Interessiert es Sie? Ja. Sehr. Ben redete. Endlich. Er hatte das Jahr 1 des neuen Staates DDR erlebt. War Augenzeuge von Ereignissen, über die ich nur gelesen oder von Lehrern gehört hatte. Er entnahm der verschlissenen Brieftasche ein Gruppenfoto international. Berlin 52. Redaktionsstab der Festivalzeitung. Er, links außen. Sein Kommentar: Am Anfang ist man immer radikal. Sein Gesicht damals. So habe ich mir immer Raskolnikow vorgestellt. Von seinen drei Brüdern erfuhr ich nur ihre Berufe: Chefredakteur, Werkleiter, Staatssekretär. erstaunliche Karrieren gegenüber der seinen, gewiss, doch dafür sei er weder kurbedürftig noch infarktbedroht. Ja, man sei damals mit verdammt wenig Worten ausgekommen. Aber was für welchen? Sätze wie Monumente, wie Mausoleen. Einst habe er flammende Artikel geschrieben, auch wenn die Ereignisse manchmal nicht so stattfanden, wie am Schreibtisch geschildert. Was half's? Die Zeitung musste raus, musste aktuell sein. Es galt, die Zeit einzuholen, zu überholen. Er warf sein Jugendbildnis weg wie eine längst bezahlte Rechnung, zerriss das Bild und streute die Fetzen in den Wind. Er nahm noch einmal Abschied von dem damaligen Ben, in dem eine sehr kalte Flamme gebrannt haben muss. Ich zwinge Ben, mit mir aus dem Kipper zu klettern. Wir gehen auf frisch gegossenen Beton, der aber schon abgebunden hat. Und plötzlich hält er meine Hand. Er umschließt sie mit seiner, ganz vorsichtig. So, als hätte er einen exotischen Vogel gefangen. Sie mit Ihren Unkenaugen. Haben Sie jemals Unken gesehen? Nein, nie. Man sagt, wenn sie rufen, klingt es, als wenn Glocken läuten. Glocken unter Wasser. Sie würden Unken mögen. Er wollte noch etwas sagen, aber verschloss mit Küssen sich den Mund und mir die Augen. Er presste mich an sich. Seine Lippen streiften meinen Mundwinkel, Kinn, Hals, verweilten in der kleinen Vertiefung überm Schlüsselbein. Ich riss mich los und rannte weg. Tage später. Ich komme aus dem Kino, provisorisch untergebracht in einer Schulaula. Treffe Ben. Bei ihm diese schöne, große, blonde Frau. Kein Ausweichen mehr möglich. Höfliche Worte über das Wetter. Die Blonde heißt Sigrid. Sie kennt Ben schon von Leipzig her. Ich rede über den Film, in den ich nur der Samoylova wegen gegangen bin. Als Sigrid nach der Verabschiedung, herzhafter Händedruck einer Sportlehrerin, schon vorausläuft, Bens leise Bitte, den nächsten Film mit mir sehen zu wollen, am kommenden Freitag. Ich sage zu. Ich sitze endlich neben Ben. Der Film läuft. Es ist dunkel, er nimmt wieder meine Hand. Mir ist, als träume ich meinen Lieblingstraum. Ich laufe eine weiße Treppe empor, schwerelos, beflügelt. Gleichzeitig bin ich ratlos, empöre mich gegen Ben, denn er fügt mir Schmerz zu. Er beansprucht eine eigene, von mir nicht zu beeinflussende Vergangenheit. Er brachte eine unerwünschte dritte Person ins Spiel. Diese schöne, große, blonde Frau, Sigrid, und die war sogar nett. Sie und er. Ben hat nie über sie gesprochen. Ich musste alles vermuten, erraten, mir vorstellen. Das aber schmerzt mehr als Wissen. Unerträglich, wenn ich mir Bens Leben ausstattete mit Bildern, Sätzen, Umarmungen, Blicken, Cafés, Betten. Es mit Gras und Meer möblierte. Woran denken Sie? An den Film vorhin. Ja, eine traurige Komödie. Chaplinesque sogar, behauptet ein begeisterter Rezensent. Preisgekrönt auf 2 Festivalen. Ich hätte heulen können. Wieder mal. Sie sind eine Träumerin. Und Sie? Wie der Held des Films aus dem Tunnel kommt, wie er sich umsieht, wie alleine ist. Ich sah mich in ihm. Nein, das ist nicht Ihre Situation. Sie können doch jede Menge Verbündete haben. Zum Beispiel Schafhäutlin. Warum haben Sie mich damals geküsst? Vielleicht, weil Sie es wünschen. Sind Sie da sicher? Neulich war ich's. Sind Sie immer so höflich zu Frauen? Es ist wohl besser, ich gehe jetzt. Aus, dachte ich, als ich nach Hause ging. Aus, dachte ich tagsüber bei meiner Arbeit, während ich mit Kollegen lachte oder mich mit ihnen stritt. Oder wenn ich allein war, abends in meinem Zimmer. Von Beginn an war zwischen Ben und mir stets alles wie ein verlängerter Abschied. Ich lebte mehr mit meinem Bild von ihm, als mit ihm, wie er wirklich war. Warum? Ich weiß es doch, Ben hatte Sehnsucht nach mir und allem, was daraus hätte erwachsen können. So wie ich sehnsüchtig war nach ihm. Und er kam schließlich zu mir, von selbst. Nach vielen Abenden einsamen Hoffens und Wartens. Ich habe im Hausflur gegenüber auf den Abend gewartet. Auf das Licht in ihrem Fenster. Gegen alle vernünftigen Vorsätze. Ich habe mich in sie verliebt. Warum haben Sie mich so lange warten lassen? Ben, wer sind Sie? Mit Ihnen habe ich nie das Gefühl, dass etwas beginnt. Könnten Sie es lernen? Was ist Glück? Wann ist man glücklich? Wenn einen nicht einmal mehr ein heißer Sommer stört, der heißeste seit 90 Jahren, wie die Zeitungen meldeten? Wir alle flüchteten damals mittags aus der Baracke in den Schatten der Friedhofsbäume zu Ginster und Stockrosen, auch Fingerhut. Nur Schafhäutlin blieb an seinem Schreibtisch. Er erlaubte sich allenfalls, die Krawatte etwas zu lockern. Ist man glücklich, wenn man auf einmal bereit ist, Verantwortung zu tragen? Ich tat's. Ich wurde Schafhäutlins rechte Hand. Ich nahm den Federhandschuh auf, den er in einem sehr laut geführten Streit hingeworfen hatte mit dem Satz: Setzen Sie sich doch nur mal eine Woche auf meinen Leiterstuhl. Ben kam nun jeden Abend zu mir, unter Vorwänden zwar noch, mit einem neuen Buch, einer Zeitschrift, mit irgendwelchen neuen Nachrichten über Städtebau, aber er kam. Er sträubte sich noch, ganz heimisch zu werden bei mir. Von Sigrid, der schönen, großen, blonden Frau, sprachen wir nicht. Sicher war sie dabei, sich, wer weiß wie, in ihre neue Nebenrolle einzuüben. Oder hoffte sie auf ein Wunder? Vielleicht wusste sie überhaupt nichts von mir und Ben. Oder sie machte ihm die Trennung schwer. Durch Großmut? Durch Verzweiflung? Und ich? Wäre ich an ihrer Stelle gewesen? Damals wollte ich von all dem nichts wissen und ahnte doch, der Schmerz eines anderen ist ein sehr hoher Preis für das eigene Glück. Wir waren schon ein wunderliches Liebespaar, Ben und ich. Meist sagten wir sie zueinander. Ben gab sich wie einer, der über seine Verhältnisse lebt, Romananleihen macht, wenn er zärtlich oder eifersüchtig ist. Dafür schenkte er mir die unvergesslichen Ausflüge auf seinem billig gekauften Motorrad. Ausflüge an den See und zu den kleinen Birken auf den Klippen. Und sich schenkte er damit Sicherheit vor einer peinlichen Begegnung zwischen uns beiden und Sigrid in der Stadt. Ja, Wilhelm. Ich war glücklich. Du, Ben. Red nicht zu viel, küss mich lieber. So willst du mich mundtot machen. Nur einmal die Gedanken hinter deiner Stirn erraten können. Deine Haut ist weich und zart. Ich streichle sie so gern. Nein, lass jetzt. Ben, wir können nicht immer nur über Städtebau oder Genetik, über einen Militärputsch in Lateinamerika oder Soziologie reden. Warum kein Wort über das Wichtigste, über uns? Wir lieben uns. Genügt das nicht? Und was hast du gegen den Streit als rhetorische Kampfübung? Aber die Welt ist doch nicht nur da, dass wir nur unseren Kommentar über sie abgeben oder geistreiche Bonmots auf alles machen. Komm, sei nicht so ernst. Lern vergessen. Du wirst uns nie erwachsen. Es lohnt alles nicht. Bücher werden Plunder, Pläne Aschehaufen, Ideen Lappalien. Du willst immer zu viel und immer im falschen Augenblick. Man muss sich einordnen lernen, ja? Verzichten können, ja? Vernünftig sein, das richtige Maß finden. Sag du sowas niemals, Ben, du nicht. Du wirst noch schöner, wenn du mutig und wild bist. Einmal, als Ben schlief, habe ich in seinen Notizen gelesen. Er trug sie stets bei sich. Sie waren ihm bei jeder Gelegenheit vervollständigter, auf den neuesten Stand gebrachter Identitätsnachweis. Sie gaben mir die Auskünfte, die er verweigerte. Er nannte sich in ihnen stets nur unser Mann. Aber sie redeten zu mir mit seiner Stimme. Und ich redete mit ihnen. Unser Mann ist Arbeiterjunge vom Kreuzberg. Nach dem Krieg wird der Vater Neubauer im Märkischen. Die vier Söhne lesen Lysenko und Mitschurin. Die Schar der Brüder zerstreut sich bald. Unser Mann wird jüngster Funktionär einer FDJ-Kreisleitung, später Landesleitung, danach ABF-Delegierung. Unser Mann karrt Steine an der Stalinallee und schreibt für Zeitungen über die Erbauer der Weberwiese, über Normenbrecher und Unruhestifter, aber auch über einen gewissen Schafhäutlin. Überschrift, seine Handschrift, Häuserzeilen. An der Hochschule wird unser Mann auffällig durch Scharfsinn naiver Prägung. 17. Juni 1953. Bewährung in einem Leipziger Großbetrieb. Assistentenstelle an der Uni. Er ist selbstbewusst, aber kein Streber. Affäre mit einer Dozentin. Die Heirat im 56er Jahr fällt zusammen mit den Erschütterungen durch einen Parteitag. Fragen formulieren sich neu. Die Warntafel leuchtet auf. Keine Fehlerdiskussion. Die Dissertation wird vernachlässigt. Unser Mann rückt von seiner Frau ab. Von sich, vom aus Neigung gewählten Beruf. Immer wieder die bohrende, unbeantwortete Frage, geht Dialektik so weit, dass man heute verdammt, was man gestern noch angebetet hat? Die Vorlesungen des scharfsinnigen und scharfzüngigen Doktoranden sind überfüllt. Hier liest einer Bedenkliches, indem er seine Bedenken gegen sich selber kehrt. Nach den Ungarn-Ereignissen im gleichen Jahr verdichtet sich Misstrauen. Ein Freund macht bei denen Schlagzeilen, die unser Mann hasst. Dieser Renegat lässt seine schwangere Frau zurück. Als unser Mann sie unterstützt, wird das als Provokation empfunden. Umso mehr, als er auch staatliche Stellen um Hilfe für sie angeht. Ein Prozess von kurzer Dauer. Der Angeklagte verzichtet auf Schlusswort, Unschuldsbeteuerungen und erbetenes Reuebekenntnis. Unser Mann weiß, Wachsamkeit ist lebenswichtig für sein Land. Und verdammt schmal ist immer die Grenze zwischen ungesundem Misstrauen und notwendiger Wachsamkeit. Fehler können gemacht werden. Wichtiger ist ihre Korrektur, das Lernen aus ihnen. Unser Mann teilt die Zelle mit einem Zeugen Jehovas, ebenso wegen Spionage verurteilt wie der Physikprofessor, der unserem Mann das Schachspielen beibringt. Die Scheidungsklage erreicht unseren Mann während eines Arbeitseinsatzes auf Baustellen in der Nähe von Neustadt. Nach Entlassung ganz dorthin. Und Beginn einer lockeren Lebensgemeinschaft mit einer Leipziger Lehrerin, die ihm ersten Halt gibt. Und plötzlich diese kleine linke Hand. Nein, keine Affäre unter vielen. Aber ein wirklicher Neubeginn? Mit dem Ziel auf Endgültigkeit? Was ist Endgültigkeit? Vielleicht auf reale Dauer? Oh, wie schnell wuchert doch Unkraut aus dem freundlichen Boden der Liebe. Alles wird gut werden, Ben. Alles? Nächste Woche fahren Sigrid und ich nach Nasebar. Diese Reise ist seit Monaten gebucht, Franziska. Sigrid freut sich. Ich kann doch jetzt nicht... Ich verstehe. So darfst du das nicht sehen. Ach. Wie denn? Ich will dich nicht mehr wiedersehen, Ben. Niemals mehr. Das ist nicht dein Ernst. Es ist mir so ernst wie noch nie etwas. Überleg es dir, Franziska. Ich werde auf dich warten, überall. Du machst dir ganz falsche Vorstellungen von dieser Reise mit Sigrid. Wahrscheinlich. Willst du mich denn einfach hinter dir lassen, nur weil etwas nicht in deine Vorstellung passt? Vorwärts mit mir willst du ja nicht. Bleiben wird mir ein Bild. Mit einem Bild kann man nicht leben. Deswegen will ich dich ja nicht mehr sehen. Ben begriff nicht. Er fuhr mit Sigrid nach Neseba. Mir hätte genügt, mit ihm einfach nur irgendwo im Gras zu liegen, mit ihm aus Wolken Schiffchen zu machen. Ich hasste ihn und ich war krank nach ihm. Ich bin krank nach ihm. Und ich weiß, auch er vergeht vor Sehnsucht nach mir. Ich habe doch nur versucht, den Mann und mein Bild von ihm zu verschmelzen. Hab nicht mehr von ihm gefordert, als auch von mir. Ach, dieses dünne Lexikon meiner Überzeugung. Klischees wie Hass, Treue, Vertrauen, Sehnsucht, Ehrgeiz, Pflicht, Anspruch. Was ist geblieben von meinen Hoffnungen? Meine Arbeit. Meine nüchterne, glanzlose, nützliche Arbeit. Sie half mir zu leben, wo alles zu Ende schien. Ich dachte mir, ich sag's Ihnen zuerst, Franziska. Der Bau unseres Stadtzentrums ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Unmöglich. Das wäre moralischer Totschlag. Ein Architekt entwirft nicht nur Häuser, Städte, habe ich gelernt. Nein, auch Beziehungen, die Kontakte ihrer Bewohner. Er baut mit an einer gesellschaftlichen Ordnung. Ja, glauben Sie denn, ich würde nicht auch lieber bauen, wie wir es geplant und für uns im Modell dargestellt haben an zig Abenden? Ich wollte später auch einmal durch meine Stadt gehen. In ein Theater. Auf Terrassen sitzen. Den Leuten zusehen und denken dürfen. Das ist mein Werk. Dafür habe ich gelebt. Und es hat sich gelohnt. Glauben Sie denn, mir sind Ihre Träume fremd? Nur weil ich verlernt habe, sie unentwegt zu deklamieren? Ich habe dutzendmal so dagesessen wie Sie jetzt und Enttäuschungen schlucken müssen. Und Sie werden es auch noch dutzendmal. Und Sie werden lernen, Schläge einzustecken, ohne pathetische Schreie auszustoßen. Gehen Sie wieder an Ihre Arbeit. Keine Diskussion mehr, die Entscheidung ist auf höherer Ebene gefallen. Ich hörte nicht auf Schafreutlin. Dankbar für alles, was mich wegführte von meinen Gedanken an Ben, diktierte ich Briefe. An den Bürgermeister, an Kreisleitung und Bezirksleitung. Überflüssige Briefe. Denn die Antworten lauteten jedes Mal: keine Baukapazität, anderweitig gebunden, wichtigere Objekte. Als ob es wichtigere Objekte gäbe als das Wohlbefinden von 40.000 Menschen, die seit Jahren warteten und seit Jahren vertröstet wurden mit einer glanzvollen Perspektive. Ich schrieb erneut. Neue Briefe kamen, mit Antworten, die schärfer waren als die alten. Meine Bitten um persönliche Rücksprachen wurden abschlägig beschieden. Ein Artikel fürs Bezirksorgan wurde nicht gedruckt. Auch Scharfeutlin schien taub zu sein für meine Klagen. Aber ich weiß, er hatte seine Hand im Spiel, als der Chefredakteur der Bezirkszeitung, nachdem er meinen Artikel abgelehnt hatte, mich um ein Gespräch bat. Genosse Laubfinger. Ein ehemaliger Illegaler, klein, weißhaarig, seit Gestapo-Verhören hinkend. Er schlug mir vor, meinen Artikel als Leserbrief zu veröffentlichen. Nicht mir zuliebe, sondern um damit den Einwohnern von Neustadt zu helfen, die ein Anrecht auf Läden, Kino und Theater hätten. Ein Mann, der sich seinen Mut bewahrt hatte und lächelnd von sich sagte, meine Rüge wegen Partisanentum habe ich schon weg. Auf meinen Leserbrief erhielt die Zeitung über 300 Zuschriften. Sie stapelten sich auf Schafotlins Schreibtisch. Die meisten meiner Mitbürger standen auf meiner Seite. Fast alle Kollegen missbilligten mein Vorgehen. Ein Stadtzentrum aus Zeitungspapier ist nicht sehr stabil. Sind Sie jetzt auch gegen mich, Horst Schafotlin? Auf dem Kongress in Berlin im Dezember werden Sie unseren Diskussionsbeitrag halten. Ich? Ja, Sie. Und wessen Version vom Aufbau unserer Stadt soll ich dort vortragen, Ihre oder meine? Sie haben eben unsere Stadt gesagt. Ich ziehe gegen uns zu Felde. Sie kennen mich. Uns, Franziska. Nur das zählt. Meine Rede. Anfangs braver Bericht über eine brave Stadt und brave Leute vertiefte die Kongressmüdigkeit und Unlust der schon seit Tagen Sitzenden. Erst als ich nicht mehr ablas, die vorbereiteten Blätter beiseite schob und laut nachdachte über den Unsinn des Wortes Wohnstadt, da hoben sich die Köpfe, wurden Gesichter gespannt und Strichmännchenmaler machten sich plötzlich Notizen. Wohnstadt. Ja, ein entlarvendes Wort. Sprache reagiert nun mal empfindlich. Der so bezeichneten Stadt wird nur eine einzige Funktion zugebilligt. Ich verkündete vom Podium meinen Traum von der neuen Stadt. Jener klugen Synthese zwischen heute und morgen, die es einfach geben muss. Jene Synthese von Notwendigem und Schönem. Diesem Traum werde ich immer auf der Spur bleiben. Anspruchsvoll, hochmütig und manchmal zaghaft. Und dann machte ich mich unsichtbar. Ich entschlüpfte dem Beifall bestimmter Gruppen, dem Stirnrunzeln anderer und dem Kopfschütteln von Schafäutlin. Ich ließ höfliche Interviewaufforderungen ebenso hinter mir wie kritische Ermahnungen, die mit »Aber Kind« begannen. Ich entriss mich dem Foyergedränge und wollte nur raus ins Freie, in die kalte, klare, trockene Winterluft. Und stand vor einem grauhaarigen Mann, der auf mich gewartet hatte. Ben. Ahnst du überhaupt, wie oft ich an deiner Wohnung vorbeigegangen bin und zu deinen erleuchteten Fenstern hochsah? Ahnst du, wie mir zumute war, wenn ich dich bei Sigrid wusste? Wir haben uns wiedergefunden. Endgültig. Wir haben uns verloren. Für immer. Wie lebst du ohne mich? Meine neuen Wohnungsnachbarn haben mich angenommen. Ich borg mir, wenn ich was brauche, verpumpt Geld, wenn sie es benötigen. Sogar in die Prügelei mit einem eifersüchtigen Ehemann war ich schon verwickelt. Schlimm. Ich lebe. Nichts weiter. Komm mit mir. Es gibt auch woanders neue Städte. Nein, Ben. Leb wohl. Wir waren uns mal so nah. Waren wir das? Du bleibst in Neustadt? Ja. Du wirst oft um Nachsicht bitten müssen. Nein, Ben. Man muss mich so nehmen, wie ich bin. Wenn man einen Menschen verliert, so ist einem, als bleibt das Leben stehen. Aber ich werde weiterleben, wenn auch unter Schmerzen. Ich werde wie alle meine kleinen Tragödien mit mir erleben, sie herumzeigen aber weiterleben. Ich werde manchmal verzweifeln wollen, aber weiterleben, also überleben und so leben lernen. Ich weiß, Liebe ist ein Teil des Lebens, vielleicht sogar ihr wichtigster. Und doch lernt man alles. Auch wie es ist, wenn man seinen Mann verliert. Ja, man lernt wahrscheinlich alles in diesem gottverfluchten Leben. Aber sicher. Man muss einfach. Wir brachten Franziska Linkerhand, Architektin. Oder Szenen aus einem Frauenleben. Hörspiel in zwei Teilen von Hans Bräunlich, nach dem Roman von Brigitte Reimann. Zweiter Teil, Abschied von Ben. Dramaturgie Peter Goslicki, Musik Thomas Hein. Als Franziska Linkerhand hörten sie Regina Jeske. Ben war Detlef Heinze, Schafhäutlin Klaus Schleif. Schnitt Angela Jäger, Ton Erika Schüttauf. Regieassistenz Stanka Koseva, Regie Walter Niklaus.